Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Bayreuther Psychologe Wolfgang Wehrs arbeitet bereits seit vielen Jahren als Gutachter für Gerichte. Vor allem im Bereich sexueller Missbrauch. Dort ist es oft sehr schwer, zu glaubwürdigen Zeugenaussagen zu kommen. Und als einer der wenigen Sachverständigen in Deutschland nutzt Wolfgang Wehrs dazu sogenannte Lügendetektoren, einen klassischen Polygraphen. Das Wort Lügendetektor hält er für eine komplette Mogelpackung. Also man muss damit aufräumen, dass man überhaupt auf irgendeine Weise Lügen feststellen kann. Das macht auch nicht die sogenannte Lügendetektion. Die kümmert sich nicht darum, dass sie Lügen feststellt, sondern was gemessen wird, sind an sich nur körperliche Erregungen. Und diese Erregungen sind zunächst mal unspezifisch. Das kann also so sein, dass ich jetzt in die Hände klatsche und Sie merken nicht nur, dass Sie es hören, sondern Sie merken auch, da zuckt irgendwas in Ihnen. Und diese Reaktion, diese körperliche Reaktion, die können Sie natürlich auch an verschiedenen Stellen auffassen. Sie können sehen, wie der Puls hochgeht, Sie können sehen, wie die Hautleitfähigkeit sich verändert und so weiter. Der Atem bleibt stehen. So. Das hat aber mit Lügen noch gar nichts zu tun. Klassische Polygraphen erfassen über verschiedene Sensoren also zunächst nur physiologische Daten, machen körperliche Reaktionen auf einem Bildschirm sichtbar und zeichnen sie auf. Durch sogenannte Atemgürtel wird über die Brustbewegung die Atemfrequenz erfasst. Eine Art Oberarmmanschette misst kontinuierlich das Blutvolumen, Blutdruck und Puls. Über Elektroden an den Fingern wird die Hautleitfähigkeit abgenommen und so weiter. All diese Daten werden in einem Computer erfasst. Daten, die wir meist nicht bewusst kontrollieren können. Und die erst dann interessant werden, wenn Psychologen sie nicht einfach nur messen, sondern dabei eine spezielle Befragungstechnik anwenden. Zum Beispiel den sogenannten Tatwissenstest. Die Annahme? Auf vertraute Informationen reagiert unser Körper anders als auf Neues, Unbekanntes. Also präsentiert man einem vermeintlichen Täter eben sogenanntes Täterwissen. Informationen, die nur der Täter haben kann. Zum Beispiel jemand, der eine Uhr gestohlen hat. Ich muss jetzt ein Setting hinbekommen, in dem ich Ihnen Fragen stelle, die nur Sie beantworten können, der die Uhr mitgenommen hat, indem Sie Insiderwissen haben. Sie wissen, wo die Uhr gelegen hat. Sie mussten also eine Schublade aufmachen, um sie da rauszuholen. Und in der Schublade lag vielleicht noch ein Dokument mit einer bestimmten Farbe und so weiter. Das heißt, Sie haben ein bestimmtes Wissen. Und wenn ich Sie auf dieses Wissen anspreche, dann gehe ich davon aus, dass Sie darauf reagieren. Und so wird man durch verschiedene Fragen einkreisen den Bereich und sehen, ob Sie durch das Wissen, das Sie haben und durch die Reaktion, die Sie darauf zeigen, sich als derjenige erkenntlich geben, der es gemacht hat. Auch der Freiburger Psychologe Wolfgang Ambach erforscht diesen sogenannten Tatwissenstest am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Also es geht natürlich zunächst darum, die Daten, die man gemessen hat, möglichst objektiv und unbeeinflusst weiterzuverarbeiten und in einfache Zahlen, Messzahlen, zu überführen. Das passiert tatsächlich überwiegend computergestützt bzw. automatisiert. Und dann kriege ich für jeden Teilnehmer, für jede Versuchsperson bei uns einen sogenannten Score, das heißt ein Indikator, wie stark weichen die Reaktionen zum Beispiel der Hautleitfähigkeit zwischen Tatobjekten und Vergleichsobjekten voneinander ab. Und das ist ein graduelles Maß, wie auffällig sozusagen dieser Unterschied ist. Sprich, der Test lässt Spielraum. Er sagt nicht Lüge, ja oder nein. Er liefert nur Wahrscheinlichkeiten. Es ist dann tatsächlich eine Frage der subjektiven Bewertung, ab welchem Unterschied nehme ich an, dass die Person Tatwissen hat und ab welchem nicht. Und es ist ein Abwägen tatsächlich, was dann dadurch auch erst ermöglicht wird, zwischen dem einen Extrem Unschuldige zu Unrecht als schuldig zu bezeichnen und dem gegenteiligen Fehler Schuldige nicht als solche zu erkennen. Der Tatwissenstest ist also alles andere als objektiv. Feststellen kann man so auch genau genommen nur, ob jemand ein besonders gutes Wissen über eine Tat hat. Entweder, weil er oder sie die Tat begangen hat, oder aber, und das ist der Haken, weil er oder sie davon gelesen hat, beziehungsweise Details bereits in einer anderen Befragung verraten worden sind, weil sie vor Gericht als Beweismittel offengelegt werden mussten oder einfach nur in der Zeitung standen. Gutachter wie Wolfgang Wehrs setzen daher meist auf eine andere Methode, den sogenannten Vergleichsfragentest. Dort vergleicht man Reaktionen auf Fragen zur eigentlichen Tat mit anderen sogenannten Vergleichsfragen. Die erarbeitet Wehrs in langen, intensiven Vorgesprächen mit den Testpersonen. Und da geht's ans Eingemachte. Das komplette Leben der Probanden wird durchforstet, auf der Suche nach intimen Details, zum Beispiel sexuelle Praktiken und Sehnsüchte. Also Dinge, über die man meist ungern spricht. Und die so das Futter liefern sollen für Fragen, auf die die Testperson auch körperlich stark anspricht. Die Annahme diesmal? Der Täter wird stärker auf die Fragen zur Tat reagieren. Der Nicht-Täter stärker auf die Vergleichsfragen. Das Ziel ist, solche Fragen zu haben, die diese Unterscheidung erlauben, dass jemand, der die Tat wohl nicht begangen hat, dass der stark reagiert auf die Vergleichsfragen. Das heißt, die Vergleichsfragen müssen eine deutliche Reaktion hervorrufen können. Das reicht nicht, dass man sagt, haben Sie in Ihrer Jugend mal irgendwann unaniert. Es sind Fragen, die schon ganz stark in den persönlichen Intimbereich gehen, den die Person eigentlich auch nicht von sich äußern möchte. Diese Vergleichsfragen gibt es daher auch nicht als fertigen Bausatz aus dem Lehrbuch. Damit die Testperson wirklich optimal reagiert, müssen diese Fragen individuell maßgeschneidert werden, in aufwendigen, stundenlangen Vorgesprächen. Annäherungen an die Wahrheit, oder? Störfaktoren und Manipulationen. Erst nach einer intensiven Vorbereitung kommen die Apparate zum Einsatz. Die Fragen werden gestellt, die Körperreaktion gemessen und anschließend ausgewertet. Wenn die Reaktionen auf die tatbezogenen Fragen größer sind, wird man annehmen, er hat mich getäuscht. Wenn sie auf die Vergleichsfragen größer sind, dann ist er entlastet. Und das wird nicht nur in einem einmaligen Durchgang gemacht, sondern in der Regel werden 3 Durchgänge gemacht, sodass man auch sieht, ob sich die Ergebnisse stabilisieren dadurch oder ob es nur ein Zufallsergebnis ist. Es kann auch vorkommen, dass Störungen reinkommen. Es darf kein Telefon da sein, es dürfen keine Störgeräusche da sein, es darf nicht das eigene Handy an sein, es darf nach Möglichkeit kein Helikopter über uns fliegen und viele, viele Details, die Störungen verursachen können. Hier ist also viel Erfahrung gefragt, die Muster der Körpersignale richtig zu deuten, Fehler möglichst auszuschließen. Und auch die Versuche des Probanden, den Psychologen auszutricksen, vor allem durch Bewegungen, die sofort neue Körpersignale erzeugen. Das sehe ich auf der einen Seite schon, weil ich von der Kamera das her sehe, wenn da eine Kopfbewegung kommt zum Beispiel oder eine Handbewegung kommt. Ich sehe auch schon, wenn er die Zähne zusammenbeißt. Es gibt natürlich auch diese klassischen, dass man versucht, die Gesäßmuskeln zusammenzudrücken oder innerlich etwas zu tun. Kann man machen. Es kann sein, dass dadurch eine Reaktion verfälscht wird. In der Regel sieht man das. Es gibt eine besondere Schulung noch auf den Blick auf solche möglichen Strategien. Aber gefeit ist man ganz davor nicht. Neben diesen körperlichen Abwehrstrategien gibt es aber auch eine eher mentale Variante, um so einen Test zu manipulieren. Nicht nur bei Vergleichsfragen, auch beim Tatwissenstest. Wolfgang Ambach. Was funktioniert, ist, wenn jemand systematisch, beziehungsweise besser gesagt unsystematisch versucht, an x-beliebigen Stellen des Tests positiv starke Reaktionen hervorzubringen. Nehmen wir an, Sie haben eine Bierflasche gestohlen und Sie werden die Bierflasche abgefragt und dann danach 4 andere Getränke noch im Vergleich dazu, eine Kaffeetasse und eine Cappuccino-Dose und sonst was. Und jemand nimmt sich fest vor, sich nicht entdecken zu lassen. Und just wenn die Cappuccino-Dose präsentiert wird, denkt er an einen schrecklichen Verkehrsunfall, den er mal im Fernsehen gesehen hat. Das wird eine Reaktion hervorbringen, die möglicherweise stärker ist als die auf die gestohlene Bierflasche. Will man als Testperson also gezielt manipulieren, kann man das auch. Ein guter, geschulter Gutachter wird das aber im Idealfall an den Messwerten erkennen, die dann von gängigen Mustern abweichen und schlicht und einfach nicht aussagekräftig sind. Sprich, der Gutachter kann niemanden zum Test zwingen. Der Test klappt also nur, wenn jemand wirklich mitmacht. Längst kommen bei derartigen Tests natürlich auch Computerprogramme zum Einsatz, die die Muster der gemessenen Körpersignale automatisch auswerten und mit einer Datenbank abgleichen. Wie genau diese Programme funktionieren, nach welchen Algorithmen, sprich Regeln sie arbeiten, das ist das Betriebsgeheimnis der Firmen. Eine Blackbox, in die niemand hineinschauen kann. Auch Gutachter Wolfgang Weers nutzt zwar solche Programme, allerdings nur für Kontrollzwecke. Er und seine Kollegen würden sich nie allein auf eine völlig undurchsichtige Software stützen. Wir haben uns verabredet, dass wir uns so lange nicht auf die Computerauswertung verlassen, wie nicht wissenschaftlich festgelegt wird, dass wir uns darauf verlassen können. Sie wird ständig verbessert, sie ist auch ständig im Einsatz, aber es ist eben ein Produkt, das auch für uns ja undurchsichtig ist. Und ich bekomme ja nachher nur ein Ergebnis mitgeteilt und kann nicht mehr sagen, wie ist es zustande gekommen. Letztlich kann ich nicht das so nachvollziehen, wie ich das machen müsste, wenn ich dafür nachher auch meinen Kopf hinhalten soll. Grundlagenforscher Wolfgang Ambach sieht das ganz ähnlich. In seinem Institut programmiert sein Team die entsprechende Software daher selbst. Also ich würde kein solches Produkt kaufen. Und als Forscher schon allein aus dem Grund, dass man ja auch bei einer Publikation von irgendwelchen Ergebnissen beschreiben können muss, was man genau gemacht hat. Und das muss replizierbar sein, das muss in einem anderen Labor wiederholbar sein, das Experiment. Und wenn ich da nur sage, ich habe dies und jenes Gerät eingeschaltet, ist das zu wenig. Der Trend vor allem bei Produkten aus den USA ist dennoch eindeutig. Die Firmen verkaufen Software, die alles andere als durchschaubar ist. Zugleich sollen diese Programme dem Tester aber immer mehr Arbeit und auch Verantwortung abnehmen. Ist die Vision am Ende also, das Know-how eines erfahrenen Psychologen komplett in Algorithmen einzufangen? Die Suche nach der Wahrheit also regelrecht zu mathematisieren? Also zum beträchtlichen Teil ja, und das wird auch der Psychologe dann an die Software delegieren sozusagen. Es wäre das Endziel der Softwareentwicklung, das zu erreichen. Und ich bezweifle aber, ob das schon vollständig gelungen ist bisher. Neurolügendetektoren oder der unbestechliche Blick ins Gehirn. Warum nun eigentlich umständlich Blutdruck, Puls und Co. messen, um daraus dann mühsam Schlüsse zu ziehen, die meist wenig belastbar sind? Warum nicht die Lüge gleich direkt im Hirn erwischen? Genau daran arbeiten ehrgeizige Start-up-Unternehmen in den USA. Neuartige Detektoren sollen direkt einen Blick ins Gehirn werfen und mit Hilfe von Magnetresonanzbildgebung und einer speziellen Software messen, ob jemand lügt oder nicht. Wissenschaftlich, unbestechlich, objektiv. Doch wie soll das funktionieren? Blinken da ein paar Neuronen auf dem Bildschirm, die sich auf Lügen spezialisiert haben? In der Öffentlichkeit entsteht immer wieder der Eindruck, als wären all die bunten Bildchen, die auch in den Medien kursieren, tatsächlich ein fotografisches Abbild unserer Gehirnaktivitäten. Doch der Blick ins Gehirn ist natürlich viel komplexer. Wenn man ein Bild in einer, sag ich jetzt mal, Boulevardzeitung sieht von der Hirnaktivität, wie sie zum Beispiel bei der romantischen Liebe oder bei religiösen Erlebnissen zu beobachten wäre, dann steckt hinter diesem Bild der Hirnaktivität ein sehr komplexer Prozess. Erläutert der international angesehene Berliner Hirnforscher Professor John Dylan Haynes. Am Anfang werden die Nervenzellen aktiv und dann verbrauchen sie Sauerstoff. Und das wiederum misst man nicht direkt, sondern da sind auch statistische Verfahren erforderlich. Und diese Bilder, die man sieht, die geben im Wesentlichen Wahrscheinlichkeiten an, dass an der Stelle im Gehirn wahrscheinlich etwas passiert. Nun, das geht natürlich verloren, wenn man das in einer Boulevardzeitung wiedergibt, weil man die Komplexität dieser Technik doch nicht kommunizieren kann. In unserem Hirn selbst blinkt und leuchtet also gar nichts. Schon gar kein Lügenneuron. Es gibt auch keine spezielle Region, die immer dann, wenn wir lügen, zu Höchstform aufläuft. Am Lügen sind weiträumige Hirnregionen beteiligt. Es gibt nicht nur eine einzige Stelle im Gehirn, so ein Lügenareal, was dann aktiv wird und zweifelsfrei anzeigt, wenn eine Person lügt. Und davon muss man sich gleich verabschieden. Dennoch fanden Forscher nach charakteristischen Aktivitätsmustern in unserem Gehirn, suchen dort quasi nach einer Art Fingerabdruck der Lüge und sind bei Experimenten im Labor tatsächlich fündig geworden. Dazu bekommt jemand im Scanner zum Beispiel bestimmte Spielkarten präsentiert. Und dann kriegt sie einen Pik Ass gezeigt. Dann denkt die Person, ach ja, jetzt soll ich ja lügen. Also sage ich jetzt mal, nein, die habe ich noch nicht gesehen. Und dann misst man parallel dazu die Hirnaktivität. Und dann sagt man, jetzt habe ich ein Beispiel für die Hirnaktivität, die sich einstellt, wenn eine Person lügt. Und danach zeigt man der Person das Herz Ass. Und da sagt die Person wahrheitsgemäß, ja, die habe ich schon gesehen. Und dann hat man ein Beispiel für die Hirnaktivität, wenn die Person die Wahrheit sagt. Und diese beiden Hirnbilder, Die legt man jetzt einem Computer vor. Der Computer versucht, wie zum Beispiel bei der Erkennung eines Fingerabdrucks oder eines Gesichtes, die auseinanderzuhalten und die auch wiederzuerkennen. Das heißt, wenn eine Person mal wieder lügt oder die Wahrheit sagt, ist die Hoffnung, dass sich dann wieder genau das gleiche Aktivitätsmuster im Gehirn einstellt und dass ich es damit wiedererkennen kann. Und erstaunlicherweise hat man bei derartigen Experimenten mit eher schlichten Fragen tatsächlich eine Art Lügenmuster entdeckt. Muster, die sogar von Person zu Person recht ähnlich sind. Und von so einem universalen Lügenmuster in unserem Hirn hin zum Hochleistungslügendetektor scheint der Weg ja nicht weit. Scheint. Doch die gespielte Lüge im Labor, durchexerziert zum Beispiel mit Studenten, und die Lüge vor Gericht im Rahmen eines Prozesses unterscheiden sich erheblich. Erstens mal ist die Person extrem aufgeregt im Rahmen einer solchen Untersuchung, wo es um viel geht. Die Laborexperimente finden unter Bedingungen statt, wo es eigentlich für die Probanden nicht um viel geht. Wir wissen also nicht, inwiefern die Aufregung das Auslesen des Lügenmusters überdeckt oder möglicherweise sogar unmöglich macht. Dann haben wir eine ganz andere Stichprobe. Das heißt, der durchschnittliche Verdächtige hat möglicherweise auch psychopathologische Züge, zum Beispiel vielleicht auch verflachte Emotionen und reagiert vielleicht ganz anders auf diese Fragesituation als jemand, sag jetzt mal, der durchschnittliche Student, der in unseren Grundlagenforschungsexperimenten teilnimmt. Und weitere Faktoren sind natürlich, dass die Person, wenn sie im Scanner lügt, mögliche Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Das heißt, vielleicht den Kopf subtil zu bewegen und zu versuchen, die Ergebnisse zu manipulieren. Da wissen wir auch relativ wenig darüber, wie sich das in der Hirnaktivität sichtbar macht. Was im Labor halbwegs funktioniert, wirft in der praktischen Anwendung also jede Menge Fragen auf. Beziehungsweise ist eben noch gar nicht erforscht. John Dylan Haynes. Wenn man sich gesellschaftlich dafür entscheidet, dass man solche Lügendetektoren entwickeln möchte, da kann man ja auch anderer Meinung sein, dann brauchen wir Daten aus reellen Anwendungssituationen. Und dann müssen wir Daten von Verdächtigen haben, und zwar idealerweise von denen man hinterher festgestellt hat, dass zweifelsfrei sie die Täter gewesen sind oder zweifelsfrei die Täter nicht gewesen sind. Und dann wüsste man, wie die typischen Aktivitätsmuster eines Verdächtigen, der aufgeregt ist, in einer Untersuchungssituation aussehen. Und dann schaut man einfach mal, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Heutzutage ist das weitgehend Spekulation, wenn man meint, das auf solche Anwendungssituationen übertragen zu können. Im Klartext, die Technik ist noch nicht marktreif. Eine Einschätzung, die viele andere Hirnforscher teilen. Die kommerzielle Anbieter von Lügenscannern in den USA aber offenbar wenig beeindruckt. Fest steht, sie nutzen ähnliche Verfahren wie ihre Kollegen in der Grundlagenforschung. Sie fahnden also nach entsprechenden Mustern im Gehirn, die eine Software dann auf komplexe Situationen anwendet. Beispielsweise um zu überprüfen, ob der Ehepartner fremdgeht, um Versicherungsbetrüger aufzudecken oder um Sicherheitspersonal durchzuchecken. Doch genau diesen Sprung von der eher simplen Laborlüge in die komplexe Praxis halten Hirnforscher wie John Dylan Haynes für problematisch. Jetzt haben die Firmen natürlich schon die Behauptung, dass sie genauer das Ganze auf Anwendungssituationen zugeschnitten haben. Da kommen natürlich Patente und, sag mal, die Intransparenz ins Spiel, nämlich dass man seine Verfahren nicht unbedingt offenlegt, weil man ja damit gerade den kompetitiven Vorteil hat am Markt. Genau da wird es problematisch, weil dann das Vertrauen darauf, ob dieses Verfahren funktioniert, nicht mehr wissenschaftlich genau überprüft werden kann, weil es quasi eine Blackbox ist. Man muss dann darauf vertrauen, dass der Anbieter solcher Dienstleistungen das hinbekommen hat und ein Verfahren hat, was unter reellen Situationen wirklich richtig funktioniert. Noch überwiegen in den USA die Zweifel. Noch sind derartige Hirnscanner nicht im Gerichtssaal etabliert. Im Gegensatz zu den klassischen Polygraphen, die in einigen Bundesstaaten durchaus zum Einsatz kommen. Und in Deutschland? Hierzulande bezweifelt der Gesetzgeber prinzipiell, dass sogenannte Lügendetektoren wirklich taugen, harte Beweise zu liefern. Egal ob Hirnscanner oder Polygraph. 1998 hat der Bundesgerichtshof Lügendetektoren generell als Beweismittel vor Gericht ausgeschlossen. Und wenn sie in manchen Prozessen dennoch zum Einsatz kommen, dann nur als Hinweis für den Richter, nicht als offizielles Beweismittel. Sprich, in Deutschland ist die Polygraphie offiziell so gut wie tot. Und Lügendetektoren, bei denen man nur auf den Knopf drücken muss, um die Wahrheit herauszudestillieren, bleiben reines Wunschdenken. Doch das könnte sich ändern. Die Technik könnte in einigen Jahren auch in der Praxis immer bessere Resultate liefern. Bleibt die Frage, wollen wir das überhaupt? Auch Hirnforscher wie John Dylan Haynes sind da noch hin und her gerissen, sehen einen Konflikt. Soll es im Extremfall wirklich möglich sein, jemanden zu verurteilen, weil ein Hirnscanner in seine Intimsphäre eingedrungen ist und dort verräterische Gedanken aufgespürt hat, am Ende sogar wider seinen Willen? Andererseits könnte man mit der Einführung dieser Techniken auch vielen Unschuldigen möglicherweise helfen, ihre Unschuld zu belegen. Und da gibt es natürlich einen Konflikt. Einerseits das Interesse daran, dass man nicht die mentale Privatsphäre einer Person, also man könnte vielleicht sogar sagen, die Würde eines Menschen verletzt. Auf der anderen Seite, dass jemand, der unschuldig ist, auch jedes Mittel zur Hand haben sollte, um seine Unschuld zu beweisen.